ganz kleines Elfchen im Walle schläft um die Ohren. Es rief ihm aus dem Tal bei seinem Namen die Nachtigall oder Silpelit hätt ihm gerufen. Reibt sich der Elf die Augen aus, begibt sich vor sein Schneckenhaus und ist als lieb ein Trunkenmann. Sein Schläflein war nicht vollgetan, auch hupfelt als um die Bitter durchs Haselholz ins Tal hinab, schlupft an der Mauer hin so dicht, da sitzt der Glühwurm licht am Licht. Was sind das helle Fensterlein? Da drin wird ein für Hochzeit sein. Die Kleinen sitzen beim Mahle und treiben es in dem Saal. Da guck ich wohl ein wenig nach. Pfui, stößt den Kopf an harten Stein. Elfe Geld, du hast genug. Kuckuck. Elfe Geld, du hast genug.